Am 29. Juni begann in der Tischtennishalle in der Zhongzhunstraße das Pyongyanger Tischtennis Open der Welttour der Internationalen Tischtennisföderation 2016. Bei diesem Turnier, an dem die Tischtennisspielerinnen und Spieler aus der DVRK, Russland, der Mongolei und China teilnehmen, finden das Herren- und das Damen-Einzel und das Herren- und das Damen-Doppel der Senioren sowie das Herren- und das Damen-Einzel unter 21 Jahren statt. Das Turnier dauert bis zum 3. Juli. An jenem Tag gab es die Vorrundenspiele im Herren- und Damen-Einzel der Senioren und unter 21 Jahren.